Es war einmal ein kleiner Prinz. Der wohnte auf einem Planeten, der nicht viel größer war als er selbst. Und er suchte einen Freund. Denn ich lache auf einem von ihnen.